Wie lange warst du dann schon auf der Flucht, als du dann nach Deutschland kamst? Nachdem wir uns entschieden haben, nach Deutschland zu kommen, ging es tatsächlich sehr schnell. Wir sind erstmal über das Meer nach Griechenland mit dem Boot, obwohl wir nicht schwimmen könnten. Immer noch nicht. Und die Reise bis nach Deutschland, von Türkei bis nach Deutschland, hat genau 2 Wochen gedauert. Nachdem wir in Griechenland waren, bis nach Deutschland waren die ganze Zeit die Polizei mit uns. Da war die Flüchtlingswelle und das war für die ganze Welt bekannt, dass die Flüchtlinge irgendwo hin möchten. Und deswegen, nachdem wir über das Meer in Griechenland kamen, war die bis nach Deutschland die Polizei mit uns. Wir sind immer entweder zu Fuß, mit Busse, mit Züge, alles Mögliche. Versucht dann nach Deutschland zu kommen. Ich kann mich sehr gut erinnern, als. Das war dann 2015, ne? Genau, genau. Weil ein Jahr wart ihr im Lager. Genau, am 17. November 2015 war unser erster Tag hier in Deutschland. In Mannheim sind wir angekommen. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, als der Polizei den Zaun so weggeschoben hat und gesagt, bitteschön, kommt rein. Wir waren in Österreich und haben den Zaun weggeschoben, dass wir in Deutschland kamen. Okay. Ja, das war einfach, ja, das war auch schön, dass wir geschafft haben, ja, auf jeden Fall. Und das wart ihr 11 dann, die da über die Grenze gegangen. Nee, Nee. einige waren schon vorher Ja, eine gekommen. Schwester war schon hier. Ihr Mutter war schon hier. Und 5 von meinen Geschwistern, die waren auch schon 10 Monate hier in Deutschland. Ja. Genau. Dann waren wir in Deutschland, dann haben wir uns mit meinen Geschwistern kontaktiert. Dann sind wir mit dem Zug gefahren zu meinen Geschwistern in Gießen, haben die gewohnt. Da hat, als wir angekommen sind in Gießen, da war mein Bruder, mein älterer Bruder und der Hausmeister von denen, der haben uns abgeholt. Eben das war so ungefähr 20 Uhr abends. Die haben uns abgeholt, dann sind wir zu und die waren immer noch auch in Sozialhaus, also von Jobcenter alles organisiert. Die waren zu fünft in einem Raum. Dann hat er mit dem Hausmeister uns abgeholt. Dann waren wir bei denen. Paar Tage sind wir da geblieben und dann haben wir uns bei der Polizei angemeldet, bei der Stadt angemeldet, dass wir dann neu angekommen sind und 4 Wochen waren wir in Bochum, ein paar Wochen waren in Unna, bis wir dann nach Hamm gekommen sind. Wir sind, nachdem die uns gesagt haben, dass wir dann in Hamm bleiben sollen, hat mein Vater gesagt, niemals werde ich wieder dann von meinen Kindern weg. Ich will dass wir alle zusammen sind. Deswegen wollte er unbedingt wieder, dass wir zu meinen Geschwistern gehen, sind wir auch. Wir waren dann 6 Monate da und auf einmal haben wir einen Brief von Hamm bekommen, dass wir zurück sollen. Entweder zurück, bekommen wir keinen Aufenthalt hier in Deutschland oder wir sollen in Hamm bleiben. Dann mussten wir dann nach Hamm wieder zurück. Und dann seid ihr alle oder einige sind in Gießen geblieben. Die Geschwister, die schon da in Gießen waren, sind die geblieben nach ungefähr ein paar Monaten. Ne? Nach ein paar Monaten sind die dann nach Detmold umgezogen. Es war nicht so weit, sind die immer am Wochenende zu uns gekommen und irgendwann mal haben wir uns entschieden, dass die dann nach Hamm umziehen und wir haben zusammen gelebt in Hamm Norden, so 2, 3 bis 4 Jahre, glaube ich. Und danach haben wir ein Haus gefunden und drei von meinen Schwestern sind dann verheiratet da. Die sind umgezogen und wir alle anderen sind in einem Haus umgezogen. Ja. Alle zusammen in einem Genau, Haus. wo wir jetzt gerade in Hamm-Herringen dann sind. Okay. Ja, toll. Ja. Dann erzähl mal, wie du das aufgenommen hast, als du hier hinkamst. Du kamst im November, es war kalt und dunkel und kein Mensch auf der Genau, Straße. es regnet auf jeden Fall. Es regnete und der Hausmeister kam zu uns und hat meinen Geschwister und meine Eltern begrüßt und er schaute mich an und sagte, ist das die Jüngste? Ich so, ja, ich bin, also mein Bruder hat dann für mich übersetzt, was er sagt. Und ich habe einfach den Kopf geschüttelt und ja gesagt. Und als wir dann ankamen, ich habe direkt meine Schwester gesagt, die ging zur Schule damals. Und dann habe ich gesagt, zeig mir mal deine Bücher. Dann hat sie direkt ihre Bücher geholt und dann habe ich so geblättert und geguckt. Und der Hausmeister saß gegenüber mir und dann gesagt zu meinem Bruder, und dann, ach, die wird aber eine fleißige Schüler. Und guck mal, sobald sie hier sitzt, sucht sie nach Büchern und Hefte. Und wir haben so gelacht, also die haben für mich alle dann übersetzt und dann auf einmal kam meine Schwester, wir wollten dann schlafen, wir haben zusammen gegessen und uns gewaschen und geduscht und dann meine Schwester meinte zu mir, komm, gehen wir hoch. Der hat erstmal auf unsere Sprache geredet und dann oben gesagt, also sozusagen, hol die Matratze, wir gehen nach oben. Ich guckte sie so an, was ist denn oben? Also ich fragte, ah, du warst, ja, ich bin, dann hat sie mich ausgelacht, ah, du bist neu hier, du kannst kein Deutsch. Wie alt war deine Schwester? Die ist 3 Jahre älter, also die war 16, so 17, 16. Und dann, ach, du bist ja neu hier, du kannst kein Deutsch. Und so, ja, ich bin neu hier, seit 2 Stunden bin ich hier. Dann hat sie gesagt, ja, oben, also auf unserer Sprache, ja, oben ist Sadie und unten ist Benny. Also das ist immer diese Gegenwort, also Gegenteil erwähnt. Und das war tatsächlich meine ersten Worte, die ich gelernt habe, dass ich die Matratze hole und nach oben gehe. Da habe ich oben und unten gelernt. Die gingen alle, meine Geschwister, zusammen in einem Deutschkurs da in Gießen und ich bin einfach mitgegangen, obwohl ich keine Unterlagen hatte. Eigentlich war ich so illegal da. Aber weil die gesagt haben, ja, in ein paar Tagen wirst du dich da anmelden, komm mit morgen. Dann bin ich direkt mit denen in den Kurs gegangen und die haben uns vorgestellt mit meinem Bruder und anderer Schwester auch. Wir sind zusammen gegangen und dann, als wir uns angemeldet haben und wieder zurück da gegangen sind, bin ich weiter einfach zum Deutschkurs gegangen da. Und die Lehrerin war super nett, die hat so schön erklärt. Eigentlich die Grundsätze habe ich von ihr dann Deutsch gelernt. Und als wir nach Hamm wieder zurückkamen, dann hab ich mich angemeldet für die Schule. Die haben gesagt, bis wie viel zur Schule. Ich habe erzählt, dass ich bis nur zur 7. Klasse im Irak besucht habe. Und in der Türkei war ich mehr als ein Jahr, aber das war unoffiziell. Habe ich auch kein nur von so per Hand geschrieben, so ein Zeugnis bekommen. Dann haben die gesagt, ja, wir testen dich ja mal in Deutsch, Englisch und Mathe und gucken wir mal, in welcher Klasse du kommst. Ich habe dann die drei Test oder die Prüfungen geschrieben. Die meinten, ja, du kannst in die 10. Klasse. Ich so, ist das nicht die Abschlussklasse? Die meinten, doch. Ich so, schaffe ich? Die Dame meinte, ja, du schaffst das. Ich so, ach, dann mache ich. Habe ich auch gemacht. Ich bin ein Jahr nur zur Schule gegangen, um Deutsch zu lernen. Manchmal hatte ich am Tag so 6 Stunden nur Deutsch gehabt. Bis der Lehrer zu mir kam, nicht mehr Grammatik, du musst jetzt sprechen. Ich habe nur fast immer so mehr als 6 Monate oder so nur Grammatik gelernt, weil die mir gesagt haben, sprechen wird schnell, aber in der Schule brauchst du auch gut zu schreiben, besonders in Deutsch. Und dann, ich mochte es auch, ich mag es auch, Sprachen zu lernen. Dann habe ich gesagt, ja, erstmal, dann muss ich die Grammatik, wie man so schreibt, und so richtig Hochdeutsch sprechen, was ich gerade auch nicht mache, aber dann kam dann mein Deutschlehrer irgendwann mal zu mir und dann gesagt, Sibel, nicht mehr Grammatik, du sollst jetzt sprechen. Ich sage, okay, dann habe ich Grammatik gelassen und ab da habe ich dann versucht, so Dialoge zu führen und dann mit den Schülern ins Gespräch zu kommen. Nach einem Jahr bin ich dann so, habe ich meinen Hauptschulabschluss, 10. Klasse geschafft. Aber ich wollte unbedingt weitermachen und habe gesagt, ja, ich muss jetzt meinen Realschulabschluss nachholen. Habe ich mich in Elisabeth Berufskolleg angemeldet, die haben mich aufgenommen, habe ich meine 10. Klasse Realschulabschluss nachgeholt. Dann habe ich gesagt, ich möchte Abi machen. Dann guckte meine Deutschlehrerin mir an, du kannst versuchen, aber es ist schwer. Ich so, ich versuch's. Und wenn es mir, wenn es zu schwer ist, dann wechsle ich zum Fachabi. Habe ich auch so gemacht. Nach einem Jahr Abi habe ich dann zum Fachabi gewechselt. Habe ich mit einem Jahrespraktikum. Ich war dann in St. Josef in Bückenhövel. War ich auf einer der Station Onkologie und Urologie. Im Krankenhaus. Genau. Mhm. Was nicht mehr gibt. Jetzt, jetzt ist es mit Barbara Klinik verknüpft. Mhm. Dann habe ich mein Fachabi mit Jahrespraktikum geschafft und dann mit der Ausbildung als Pflegefachfrau angefangen. Nach einem Jahr haben die uns angeboten, dass wir dual studieren, dann neben der Ausbildung als Pflegewissenschaftler. Dann habe ich gesagt, ich wollte das nicht. Ich habe gesagt, ja, ich habe einmal Abi angefangen, das war wegen der Sprache zu viel und zu schwer für mich. Vielleicht schaffe ich das nicht. Nicht, dass ich wieder dann wechsle oder irgendwann die Zeit verliere. Ich hatte eine Praxisbegleitung, wenn wir auf Station sind, im Einsatz, da kommen die Lehrer zu uns und fragen, wie es uns geht. Und da war zwei Praxiseinleiter, ein zentraler Praxiseinleiter und eine Einleiterin, die auf der Station regulär gearbeitet hat, und meine Kursleiterin. Die haben mit mir gesprochen und die haben gesagt, der zentrale Praxisanleiter hat mir so gefragt, wie sind deine Noten? Wie kommst du klar mit den Klausuren? Ich so, ja, ich stehe zwischen 1 und 2. Der guckte mich so an, willst du studieren? Ich so, nein. Warum? Ja, wegen der Sprache. Ich kann das, woher kommen die Einsen? Ich so, keine Ahnung. Aber ich traue mich irgendwie nicht. Ich will nicht. Und die haben mich tatsächlich davon überzeugt. Dann kam die Lehrerin dazu und eine andere Praxis. Wenn wir in deiner Stelle wären, würden wir das auf jeden Fall machen. Und du kannst jedes Mal, jederzeit aufhören, wenn du nicht mehr kannst. Und dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich das. Habe ich auch mich da angemeldet, die haben mich aufgenommen und ich bin jetzt im 3. Semester. Toll. Ja. Bravo. Super. Genau. Und mein Buch ist fertig geschrieben übrigens, in dieser Zeit. Okay, in der Zeit, in der du auch in der Schule warst. Genau. Ich hatte so ungefähr 2021 damit angefangen. So, ich habe irgendwie so jeden Tag was geschrieben, was ich erlebt hatte, habe ich tatsächlich nach 4 Jahren so alles verarbeitet. Und ab dem Punkt ist irgendwie so, hatte ich immer was geschrieben, jeden Tag was geschrieben. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe jetzt zwei Bücher, die volle Texte sind. Warum mache ich das davon kein Buch? Dann habe ich angefangen, 2021 so als Buch zu schreiben. Und ja, seitdem schreibe ich immer noch und das Buch ist fertig. Ist jetzt abgeschlossen. Ist abgeschlossen. So von meiner Nichte korrigiert worden und mein Neffe, genau. Die sind ja hier geboren und aufgewachsen, deswegen wollte ich, dass die immer mal drüber gucken und für mich korrigieren. Ist auch korrigiert, aber ich wollte so ein bisschen professionell korrigieren noch. Bin auch gerade dabei. Ja, ich hoffe mal, dass irgendwann mal das Buch dann veröffentlicht wird. Mhm.